Kundgabe 5993. Empfangen durch Bertha Dodde am 5.7.1954. Gott selbst erklärt, Jesus Christus. Mir selbst sollte es doch wohl möglich sein, alle Bedenken zu zerstören. Und es ist mir auch möglich, so wie ein Mensch nur die reine Wahrheit begehrt, so wie er sich also frei macht von seinem bisherigen Wissen, um allein auf meine Stimme zu lauschen, was ich ihm kundgebe. So wie er ernstlich die Wahrheit begehrt, kann er auch versichert sein, dass ich ihm diese Wahrheit nicht vorenthalte, weil das Verlangen nach der Wahrheit auch das Verlangen nach mir selbst beweiset, der ich die ewige Wahrheit bin. Und wer nach mir verlangt, dem bin ich auch gegenwärtig. Und ich beweise mich ihm durch die Äußerung meines Geistes, so dass ihm Erhellung wird. Dass er nun wahrheitsgemäß denkt oder das ihm Dargebotene als Wahrheit erkennt. Ihr Menschen glaubet es nicht, wie leicht ihr euch ein wahrheitsgemäßes Wissen verschaffen könnet. Ihr glaubet es nicht, dass ihr euch nur an den Geber der Wahrheit zu wenden brauchtet, um nun auch voll und ganz in der Wahrheit zu stehen. Denn jeder, der ernstlich nach der Wahrheit verlangt, der ist auch liebewillig und liebefähig. Gott ist die Liebe und Gott ist die Wahrheit. Gott, Liebe und Wahrheit sind eins. Begehrt ihr die Wahrheit, dann verlangt ihr auch nach Gott. Ihr suchet den Zusammenschluss mit dem, was ihr liebt. Und so ihr Gott und die Wahrheit liebt, ist der Liebefunke in euch schon aufgeflammt. Die Verbindung besteht mit mir. Meine Gegenwart ist euch sicher. Und ich selbst beweise mich euch durch mein Wirken in euch. Mein Geist gibt euch Aufklärung über das, was ihr wissen möchtet. Wollet ihr Menschen aber die reine Wahrheit erfahren? Diese Frage muss ich euch stellen, auf dass ihr auch die Erklärung habt, warum so viel Irrtum und Unklarheit unter den Menschen zu finden ist und auch dort, wo die Wahrheit verbreitet werden soll. Ich kann euch Menschen nur bedenken, so ihr selbst dies wollet. Ansonsten ich den freien Willen des Menschen antasten müsste und eine zwangsläufig vermittelte Wahrheit keinen Segen bringen kann. Dass ich selbst jederzeit bereit bin, habe ich euch Menschen verheißen mit den Worten: Ich will euch den Tröster senden, den Geist der Wahrheit. Er wird euch in die Wahrheit leiten. Mein Wort könnet ihr nicht streiten. Wo aber suchet ihr die Erfüllung dieser Verheißung? Und also habe ich auch zu euch gesagt: Werdet vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ich habe also mit diesen Worten klar herausgestellt, welches euer Ziel ist auf Erden, dass ihr euch gestalten sollet zu Göttern, denn ihr sollet zu meinem Ebenbild werden, zu meinen Kindern, was eben nur in der Vollkommenheit eures Wesens möglich ist. Und weil ihr selbst nimmermehr das Ziel erreicht hättet, weil ihr zu schwach waret, dieses Umgestaltungswerk allein zu vollbringen, sandte ich euch einen, der euch den Beweis erbringen sollte, dass es wohl möglich ist, für einen Menschen dieses letzte Ziel, die Vergöttlichung auf Erden, zu erreichen. Er lebte euch das Leben vor, das ihm den Erfolg eintrug, den Zusammenschluss mit mir, der ewigen Liebe, durch die Liebe zu finden. Er wurde vollkommen, wie sein Vater im Himmel vollkommen war, so dass ich selbst in aller Fülle in ihm sein konnte, in dem Menschen Jesus, der nur so lange Mensch war, wie diese Umgestaltung noch nicht vollzogen war, dessen Außenleib aber dann mich selbst in sich barg und der darum nach seinem Leibestode verklärt auffahren konnte zum Himmel, weil Körper und Seele sich vergöttlicht hatten durch die Liebe. Und ihr alle sollet ihm nachfolgen. Ihr sollet alle vollkommen werden, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Bedenket doch ernstlich diese meine Worte, dass ich etwas von euch verlange und euch auch den Beweis gegeben habe, dass dieses Verlangen zu erfüllen möglich ist. Ich bin und bleibe ewiglich der höchste und vollkommenste Geist in der Unendlichkeit. In meiner unendlichen Licht- und Kraftfülle würde mich kein Wesen zu schauen vermögen. In Jesus Christus aber wurde ich selbst euch schaubar, weshalb Jesus Christus wirklich und wahrhaftig Gott ist und bleibt in alle Ewigkeit. Doch ich sandte euch meinen Sohn, ein aus mir hervorgegangenes Wesen zur Erde, der nun in freiem Willen eine menschliche Form bezog und diese Form so herrichtete, dass sie mir zum Aufenthalt werden konnte, dass ich selbst also nun in ihm war und wohl davon gesprochen werden kann, dass Jesus Gott war, dass ich selbst mich auf Erden verkörpert habe. Doch niemals ist abzustreiten, dass Jesus als Mensch das Kreuzesopfer dargebracht hat für euch Menschen, dass er lebte und litt und starb als Mensch, dass aber die Liebe in ihm das Opfer brachte und die Liebe ich selbst war und dass so nach ich selbst euch Menschen erlöst habe von Sünde und Tod. Amen.